ARD. Hi, das ist Lost in Nahost, die Story. Hier mit ganz besonderen Folgen. Ich bin Ann-Kathrin Wette und wenn ihr jetzt erst einsteigt, dann hört euch vorher unbedingt Folge 1 bis 4 an. In dieser Folge hier sprechen wir auch drüber, wie die Hamas im Gazastreifen an die Macht gekommen ist. Und nur, um es einmal ganz klar zu sagen, es waren nicht nur Terroristen der Hamas, die Israel am 7. Oktober angegriffen haben. Dabei waren auch Leute von anderen Terrororganisationen und Leute, die gar nicht organisiert waren. Alle Folgen von Lost in Nahost, die Story, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das hier ist Folge 5. Radikal. Wir reisen kurz in die Vergangenheit, ins Jahr 2007. In dem Jahr reißt die Hamas in Gaza die Macht an sich. Eine Zeit, an die sich Mohammed noch richtig gut erinnern kann. Mohammed, den kennt ihr schon aus unseren letzten Folgen. Der Journalist aus Gaza. Der ist damals, 2007, 15 Jahre alt. Und er hat Angst. In the first period of Hamas, it was very strong. And very tough for the people. Kaum ist die Hamas an der Macht, schüchtert sie viele Menschen in Gaza ein. Ein Jahr davor waren Wahlen in den palästinensischen Gebieten, auch in Gaza, Parlamentswahlen. Und die Hamas, die gewinnt. Die Hamas kennen wir heute nur noch als Terrororganisation, die Israel vernichten will. Aber die war und ist immer noch auch eine politische Bewegung, von der sich die Leute damals Veränderungen erhoffen. Reform und weniger Korruption. Und harten Widerstand gegen die israelische Besatzung. Die meisten anderen Stimmen gehen an die Fatah, die andere wichtige politische Bewegung in der Zeit. Die Fatah ist viel weniger religiös und auch gemäßigter als die islamistische Hamas. Und diese beiden Bewegungen, die Fatah und die Hamas, die sollen jetzt zusammen eine Regierung bilden. Aber in Gaza können sie sich nicht einigen. Es kommt zu Kämpfen und Gewalt zwischen den beiden Gruppen. Es gibt Tote. Und im Jahr nach den Wahlen, eben im Jahr 2007, da verdrängt die Hamas die gemäßigtere Fatah dann endgültig aus der Regierung in Gaza und reißt die Macht mit Gewalt an sich. They wanted just to cancel anything that people used before. Es gibt Verbote, viele Verbote, sagt Mohammed. They forbidden the songs of Fatah in the bachelor parties. Die Hamas verbietet bestimmte Lieder. Lieder, die bis dahin gern bei Partys, Junggesellenabschieden zum Beispiel, aufgelegt worden sind. There is a song like Imm al-Jamahir. It's belonging to the Fatah movement. So Lieder hören Leute, die sich eher zur Fatah zählen, so wie Mohammed. Und manchmal werden diese Lieder doch gespielt, trotz der Verbote. Und die Hamas bekommt's mit. They get being attacked by Hamas police and they stop the party. Und dann beendet die Hamas die Party mit Gewalt. Why? People just wanted to have fun and they just want to celebrate. Spaß haben und tanzen, egal zu welcher Musik, das ist für Mohammed und seine Freunde dann verboten ab 2007. When I am going to a bachelor party. And this happened, I will be very afraid and very annoying. Diese Verbote machen die Menschen wütend. Manche wollen protestieren gegen die Hamas, sagt Mohammed. And they just want to show any signs of that they are not satisfied of Hamas, what they are doing on the ground. Und protestieren, das machen sie damals, indem sie nicht in die Moscheen gehen zum Beten, sondern sich woanders treffen. But in that time, people they said that the mosques are for Hamas. Viele der Moscheen, die beansprucht die Hamas für sich Und woanders hingehen ist wie ein politisches Statement. So they keep the mosque empty and they went to the land, big land, and they pray there. Dass die Leute zum Beten raus aufs Land gehen, das ist eine Riesenprovokation für die Hamas, sagt Mohammed. So Hamas, police, men, they attack and they start, they try to make the people to separate and to not do this again. Die Hamas, die versucht die Leute einzuschüchtern. They use the full power in the beginning of their control on Gaza Strip. They think people shooting people. Die Hamas zeigt den Menschen, wer jetzt in Gaza das Sagen hat. Seine Familie, sagt Mohammed, die hat Fatah gewählt. Und das könnte jetzt schwierig werden. Because actually in that time maybe the computer has maybe videos against Hamas or songs against Hamas or anything. Mohammed hat zu der Zeit auch immer noch ein paar von den jetzt verbotenen Liedern auf seinem Computer. Und anderes Hamas-kritisches Zeug. Videos und so. So that will put me in trouble. Wenn den Computer jemand von der Hamas durchsucht, dann hätte Mohammed ein Problem. Und dann kommt Juli 2008. In that time, something happened in Gaza Strip. There like an explosion happened on the beach. Im Juli 2008, da gibt's eine Explosion am Strand in Gaza. Und die Hamas glaubt, das war ein Angriff auf sie. Die Hamas will wissen, wer das war. Und viele Menschen werden verhaftet. Anyone who belong or maybe who is against Hamas, he gets arrested. So ungefähr jeder, der was gegen die Hamas haben könnte, wird verhaftet. Anyone. Mohammed ist da gerade 16. Und dann, mitten in der Nacht. And it was like 2:30 a.m. We were sleeping and they... Es klopft bei Mohammed zu Hause an der Tür. And they ask for my father. Die Hamas-Leute. Sie wollen zu Mohammeds Vater. Und sie wollen noch was. And for the computer. Den Computer, den Mohammed auch benutzt. Und auf dem Hamas-kritisches Material gespeichert ist. In diesem Moment schaltet Mohammeds Vater ziemlich schnell. So he told them that this is my, I don't have a computer, this is the laptop that I have. Ein paar Tage davor hat sich Mohammeds Vater einen neuen Laptop gekauft. Und den gibt er jetzt den Hamas-Leuten. Einen anderen Computer gibt's nicht im Haus, lügt er. Und die Hamas, die glaubt ihm. He served me and he put his life in risk. Er hat mich gerettet und sein Leben für mich riskiert, sagt Mohammed. Das ist die Nacht, in der Mohammeds Vater seinen Sohn vor der Hamas bewahrt. Und die Nacht, in der er mitgenommen wird. Auch wenn sie den Computer nicht gefunden haben, er ist trotzdem noch verdächtig. Die Hamas denkt, er könnte was mit der Explosion am Strand zu tun haben. Mohammed kennt es schon. Sein Vater wurde schon ein paar Mal von der Hamas verhört. Er war dann immer so ein paar Stunden weg. Aber so lange wie dieses Mal war es noch nie. Actually in 12 days he lost weight more than 10 kilos. Erst nach 12 Tagen kommt der Vater zurück. Völlig ausgehungert. Mehr als 10 Kilo hat er verloren, sagt Mohammed. In 12 Tagen Gefangenschaft. Was genau mit ihm passiert ist, das erzählt er Mohammed und seinen Geschwistern nie. After what happened to my father, I become very careful. Mohammed wird vorsichtiger, geht der Hamas so gut es geht aus dem Weg. Einmal wird er mit seinen Freunden beim Fußballspielen kontrolliert und geht danach nie wieder an diesen Ort zum Kicken. Später an der Uni, da gibt's manchmal Proteste gegen die Hamas. Und Mohammed würde da auch gern hin, sagt er. Aber er lässt's lieber. So, ja. Yeah. I just want to be far away from Hamas and to live in peace with myself and with my family. I don't want to get in trouble. Einfach in Ruhe leben will er, möglichst weit weg von der Hamas. Mohammed gehört zu den Menschen in Gaza, die unter der Hamas gelitten haben. Er lehnt sie und ihre Ziele ab. Für ihn kam es nie in Frage, sich einer radikalen Gruppe anzuschließen. Für andere schon. Thank you. Ihr hört Lost in Nahost, die Story. In dieser Folge fragen wir, wie ist es mit den radikalen Gruppen? Warum gibt es diese ganze Gewalt? Angriffe, Anschläge, Kriege. Israelis gegen Palästinenser, Palästinenser gegen Israelis. Immer wieder Terror. Was radikalisiert Menschen? Wir treffen jemanden, der für das, woran er geglaubt hat, gekämpft hat. Mit Gewalt. Bevor es losgeht, solltet ihr wissen, wir haben versucht, die folgende Geschichte so gut es geht gegenzuchecken. Es war aber nicht immer möglich. Super schön. Ja. Top. Du hast wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wir sind gerade über einen Checkpoint gefahren. Es ist das Frühjahr 2023, also noch vor dem Angriff der Hamas, vor Ausbruch des Kriegs. Wir sind wieder unterwegs mit Sophie und Frank im Westjordanland. Ihr kennt die zwei schon aus den letzten beiden Folgen. Ja, also hier ist eine sehr weite Landschaft, man kann sehr weit gucken. Guck mal, da sind Kamele. Kamele, tatsächlich? Ja, da sind tatsächlich Kamele. Und da oben sind, glaube ich, Ziegen. Also ja, Schafe sind hier auch viele. Die Gegend, durch die sie fahren, ist ländlich und ziemlich karg. Kaum Häuser. Hier beginnt die Wüste. Braune Hügel bis zum Horizont. Schau mal, sieht das nicht toll hier aus? Wow, ja. Richtige. Sieht aus wie aus so einer Star Wars-Landschaft. Frank und Sophie fahren immer weiter runter. Ja, wirklich runter. Weil die Stadt, in die sie wollen, die liegt circa 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Nach anderthalb Stunden Fahrt kommen sie an, in Jericho, einer der ältesten Städte der Welt. Sophie und Frank fahren mitten rein ins Zentrum. So, und jetzt hier links ist, glaube ich, der Kreisverkehr. In der Mitte vom Kreisverkehr ist ein kleiner Platz mit Palmen und einem Springbrunnen. Außenrum sandsteinfarbene Häuser mit Flachdächern. Sophie und Frank steigen aus. Sie sind hier verabredet. Wo ist er? Vielleicht wartet er irgendwo und spottet uns gleich. Sie sind verabredet mit jemandem, der eine ziemlich krasse Geschichte hat. Er war mal ein radikaler Kämpfer, der geschossen hat auf die israelische Armee. Hast du einen Standort von ihm? Er hat mir einen Standort geschickt. Er ist in seinem Shop. Ganz in der Nähe von dem Kreisverkehr ist ein Handyladen. Ein schmaler Raum mit Ladekabeln, Handyhüllen und so Wänden. Hinterm Tresen sitzen zwei Männer. Als Sophie und Frank reinkommen, steht einer von ihnen auf. Hi, hello. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hi. Ah, Lamik, sorry for being late. It's okay. Europeans always late and they complain about Arabs. Europäer sind immer zu spät, sagt er. Aber beschweren sich über die Leute hier. Das ist Sami. Mitte 40, rosa Shirt, schwarze Leinenhose, ein paar geflochtene Lederbänder am Handgelenk. Vom Typ her könnte er auch beim Theater arbeiten. Man kann sich schwer vorstellen, dass er mal ein ganz anderes Leben geführt hat. Sami will Sophie und Frank heute mitnehmen. An die Orte, die sein Leben verändert haben. Because, yeah, it's far. Should we take our car or... Yeah, I don't have car, I have yeah, motorcycle. Then we don't we fit park all of around us. The corner. Sie halten an der Straßenecke, vor so einem Flachbau. Samis alte Schule. Yeah, I believe my whole story started from this place. Hier ist alles losgegangen, sagt er. Sami ist 10 Jahre alt, als er hier in Jericho im besetzten Westjordanland zur Schule geht. They were putting soldiers here every day and they built a tent over there and they were watching the school. Das Westjordanland ist von Israel besetzt und das schon seit Jahrzehnten. Wir haben schon drüber gesprochen in Folge 3, dass ein jüdischer Staat gegründet wurde. Dagegen haben die arabischen Nachbarn schon damals, 1948, gekämpft. Und Ende der 1960er Jahre, da spitzt sich das nochmal zu. Und es sieht damals so aus, als würden die arabischen Nachbarn sie wieder angreifen wollen. Und deshalb startet Israel einen Angriff, um dem zuvorzukommen. Das war 1967, der Sechstagekrieg. Und das Ergebnis ist, dass Israel damals unter anderem das Westjordanland von Jordanien erobert und besetzt hat. Und 20 Jahre später, Ende der 1980er, da sind direkt neben Samis Schule in Jericho, also im Westjordanland, immer noch israelische Soldaten stationiert. Wegen dieser Besatzung. Und manchmal in der Pause machen sich Sami und die anderen Kinder einen Spaß draus, die Soldaten ein bisschen zu ärgern. Und werfen kleine Steine in Richtung der Soldaten. The stones never reach them, because you see the distance. Who can throw a stone from here up to this building? It's really far away. Die Soldaten sind aber viel zu weit weg, sagt Sami. Sie konnten sie mit den Steinen gar nicht treffen. Aber die Soldaten finden das nicht lustig. Sie fangen an, die Kinder einzuschüchtern. I remember when the soldiers stopped me here first time, they took my bag and they opened it and they threw everything on the floor. Sami erinnert sich, dass die Soldaten ihn auf dem Nachhauseweg anhalten. Sie nehmen ihm seinen Schulranzen weg und schütten den ganzen Inhalt auf die Straße. Bücher, Stifte, alles landet vor seinen Füßen. For me, that was like I don't know how to explain it, but it was like making me feel like nothing. Like I'm not exist. I'm not considered as a human. In dem Moment fühlt sich nicht mehr wie ein Mensch, sagt sondern wie nichts. Zu Hause erzählt Sami seiner Mutter, was passiert ist. Und die erklärt ihm, wer diese Soldaten eigentlich sind. She said they are the Jews. Das sind Juden, sagt sie. I didn't know anything. I didn't know their language. I didn't know their culture. I didn't know anything about them. You were just afraid of the soldiers. Yes. Zu der Zeit weiß Sami nicht, was es heißt, Juden. Er ist da gerade 10 Jahre alt und was er weiß, ist, dass dies waren, die seinen Schulranzen ausgeleert haben. Und dass er vor denen Angst hat. Und dann schlägt die Angst um. In Wut. Und für diese Geschichte geht er mit Sophie und Frank woanders hin. Yeah, so that's, I used to live here in this house. It was smaller. All this area was fields of orange trees also here. Samis Elternhaus. Hier lebt er mit seiner Familie Ende der 80er. Er ist damals gerade Teenager. Das ist die Zeit der ersten Intifada. Eine Zeit, in der Palästinenser sich wehren gegen die Besatzung durch die israelische Armee. Es gibt Proteste. Soldaten, wie die vor Samis Schule, werden angegriffen. Es ist die Zeit, in der auch die Hamas gegründet wird. Es gibt sie im Gazastreifen, aber auch hier, bei Sami im Westjordanland. Each neighborhood has their own group that, you know, responsible of the neighborhood. Let's say represent the Palestinian parties. Fatah, Hamas, all these. Fatah, Hamas. Es gibt unterschiedliche palästinensische Gruppen und die Leute hier in der Nachbarschaft, die schließen sich ihnen an. And mostly they are the fighters. Auch Kämpfer wohnen hier, die einen eigenen palästinensischen Staat wollen und mit Waffen gegen die israelische Besatzung kämpfen. Sami erzählt, israelische Soldaten kommen immer wieder hierher und suchen nach Kämpfern. Sie schießen mit Tränengas. Das hört Sami, wenn er nachts im Bett liegt. Und er riecht was. And we always sleep with the piece of onions. Because they told us, traditional way, they told us that onions can help you from tear gas anxiety, you know, and the effects. Eine aufgeschnittene Zwiebel am Bett. Die soll die Augen vor dem Tränengas schützen. Und in einer Nacht im Jahr 1990, da ist Sami mal wieder wach. Er kann nicht schlafen, weil draußen die Soldaten unterwegs sind. Und auf einmal kracht's. But once they break into our house, the door is still broken until today actually from that period. Mehrere Soldaten brechen die Tür zum Haus auf. Die Tür ist bis heute kaputt, sagt Sami. That time my father was there. They took him. Die Soldaten, die nehmen Samis Vater mit. Sami klettert hoch zu der kleinen Dachluke und guckt von da, was unten passiert. I saw the soldiers putting people here on this wall. Sami kann erkennen, wie die Soldaten mehrere Männer an eine Mauer drängen. Welcher der Männer sein Vater ist, kann er nicht sagen. Dafür ist es zu dunkel. Sitting like this, down and beating them up by their hands. Like by their hands, by their legs, by buttons sometimes. Was er sieht ist, dass die Männer sich hinhocken müssen. Gesicht zur Mauer, die Arme verschränkt. Teilweise prügeln die Soldaten auf die Männer ein, sagt Sami. Er hat Angst. Und dann, nach 4 Stunden, kommt sein Vater zurück. But when my father came back, I saw marks on his body. Sein Vater ist verletzt. And that's where I decided to do something. Das ist der Moment, in dem Sami beschließt, er muss was tun. So first thing I did, I bought a spray brush. Er besorgt sich eine Spraydose. Wartet, bis seine Eltern eingeschlafen sind. Und dann geht's los. And I went out, I jumped off the roof of the house, so my parents don't know I'm doing this because they won't allow me. Er klettert durch die Dachluke nach draußen. And I wrote graffiti on this wall exactly. Sami sprüht was an eine Mauer, ganz in der Nähe vom Haus seiner Eltern. Free Palestine. That's what I wrote. In Arabic, Palestine Hurra. Free Palestine. Das sprüht er mit der Dose. Und dann schleicht er wieder nach Hause. When I went back to my mattress and I found out that my father didn't wake up, didn't know, and no one saw me, I felt released. I did something. Zurück im Bett zittert er. Seine Eltern haben nichts bemerkt und er fühlt sowas wie Erleichterung, weil er was getan hat. An act of revenge. Mit diesem Graffiti hat sich der 13-jährige Sami zum ersten Mal gerecht, sagt er. Aber dabei bleibt's nicht. Sami geht immer mehr Risiko ein. Er bastelt palästinensische Flaggen und hängt sie heimlich auf. Das ist damals verboten vom israelischen Militär, das das Westjordanland besetzt hat. Israel sieht die Flaggen als Symbol für palästinensischen Nationalismus und Terroraktionen. Erwischt wird Sami bei seinen Aktionen nie. Bis zu dieser einen Nacht. And they came in the middle of the night knocking at the door and they said, who's Osama? Wer Osama ist, wollen sie wissen. Es sind israelische Soldaten, die da mitten in der Nacht an die Haustür klopfen. And my father said, Osama is a kid. What do you want from Osama? Osama ist ein Kind, sagt Samis Vater. Osama, das ist Sami. Es ist sein voller Name. Er liegt im Bett und tut so, als würde er schlafen. They pulled the blanket off of me and I just opened my eyes and I saw this big soldier with a weapon standing with his light on my face. Ein Soldat zieht ihm die Decke weg und leuchtet ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Der Soldat hat eine Waffe. And they took me and my mom was holding me. They pushed her away. Seine Mutter versucht noch, ihn festzuhalten. Aber die Soldaten schieben sie weg, legen Sami Handschellen an und nehmen ihn mit. Mit 14 Jahren landet er zum ersten Mal im Gefängnis. Warum genau, das kann er bis heute nicht sagen. Das, was Sami da passiert, nennt sich Administrativhaft. Und das ist einer der Gründe, warum so viele, vor allem junge Palästinenser, im Gefängnis sitzen. Sie werden festgenommen, weil sie unter Verdacht stehen, irgendwie die Sicherheit Israels zu gefährden. Es gibt ein Militärgerichtsverfahren. Die festgesetzt werden, wissen in der Regel nicht, was gegen sie vorliegt. Das heißt, auch Anwälte können sie nicht richtig verteidigen. Und theoretisch kann es dazu genutzt werden, um Leute mundtot zu machen. Es können Leute verhaftet werden, gegen die nichts oder nicht genug vorliegt. Und die können sich nicht dagegen wehren, sagen Menschenrechtsorganisationen. Nach 9 Monaten kommt Sami wieder raus. It was, I think, that was the place where I lost the child in me. Since I stepped in and I became different person, I used to be. Das Gefängnis hat ihn zu einer komplett anderen Person gemacht, sagt Sami. Da ist er vom Teenager zum Kämpfer geworden. I entered my house My sister and my mother were sitting and they saw me and they start crying. Samis Schwester und Mutter weinen, als er wieder da ist. And then after, when the schools came out, all my friends came out of the school. They came here and they carried me on their shoulders and they celebrate. In der Schule feiern sie ihn wie einen Helden, tragen ihn auf den Schultern. The problem is, since then my ego went high. Und Sami, den macht es stolz damals. Dass er mit 14 sogar schon im Gefängnis war. Und er traut sich immer mehr. Wirft Steine auf Soldaten. Keine kleinen wie auf dem Pausenhof damals, sondern richtig große Steine. Und während Sami sich weiter radikalisiert, passiert auf der großen Weltbühne was ganz anderes. Es gibt Hoffnung. Hoffnung auf Frieden. Es ist die Zeit der Oslo Agreements, beziehungsweise des Oslo-Friedensprozesses. Damit ist eine Reihe von Abkommen gemeint, die den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis lösen sollen. Angefangen hat es alles mit geheimen Gesprächen in der norwegischen Stadt Oslo. Nach Jahrzehnten von Gewalt, von palästinensischen Terroranschlägen und israelischer Besatzung ist das, was damals passiert, historisch. Und wenn man das heute hört, eigentlich unvorstellbar, weil Frieden so weit weg scheint. Am 13. September 1993 sitzt Sami vor dem Fernseher. Er sieht den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin vor dem Weißen Haus in Washington. Der hält eine Rede. We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Schluss mit dem Blutvergießen, sagt Rabin. Neben ihm steht der Chef der palästinensischen Befreiungsorganisation, Yasser Arafat. Man erkennt ihn sofort an seinem schwarz-weißen Palästinensertuch, der Kufia, auf dem Kopf. Als Rabin und Arafat sich die Hand schütteln, tanzen und feiern Sami und seine Familie vor dem Fernseher. Unter Palästinensern kommt Hoffnung auf, dass es bald einen eigenen palästinensischen Staat gibt. Im ersten Schritt sollen Palästinenser Gaza und die Jericho-Region selbst verwalten. Jericho, Samis Heimatort, ist die erste Stadt im Westjordanland, von wo die israelischen Soldaten abziehen. Stattdessen gibt es jetzt die palästinensische Autonomiebehörde, also sozusagen eine palästinensische Regierung. Und was es auch gibt, sind palästinensische Polizisten. And I joined the police. Sami wird Polizist. Es ist das Jahr 1995. I wanted to be part of the system and I wanted to be part of the law and to make our life better and to have the power. Sami will Teil des Systems werden. Er wünscht sich nichts mehr als einen eigenen palästinensischen Staat. Er will dabei sein und den mit aufbauen. Aus Sami, dem Jugendlichen voller Wut, der im Gefängnis saß, wird Sami der gesetzestreue Polizist. Alles wird gut, denkt er für einen kurzen Moment. Und jetzt kommen wir gleich an einen ganz wichtigen Punkt in Samis Leben. Zu dem Tag, an dem aus diesem hoffnungsvollen palästinensischen Polizisten ein radikaler Kämpfer wird, der bereit ist, für seine Überzeugung zu sterben. Wie es soweit kam, will Sami Sophie und Frank an einem bestimmten Ort erzählen. Sie fahren raus aus der Stadt, raus aus Jericho. And yeah, so the story started from here. Wait, let me. Where should I park? Sie parken auf einem sandigen Feld. Es ist heiß. Ein paar hundert Meter entfernt sieht man Häuser und grüne Palmen. Eine israelische Siedlung im Westjordanland. Sami kneift die Augen zusammen. Er ist jetzt ziemlich still. Braucht eine Weile, bis er anfängt zu erzählen. Von diesem Vorfall im Jahr 1996. Er ist da ziemlich genau ein Jahr bei der Polizei. It's painful memories. Yeah. I don't know, it's complicated. I don't come here usually. Mm-hmm. No, it's the place where I met death face to face. Sami wird mit seinen Kollegen zu einem Einsatz gerufen. Zu einer israelischen Siedlung. Die sollen sie beschützen vor palästinensischen Demonstrierenden. Als er ankommt, verschafft sich Sami erstmal einen Überblick. And then I start, some Palestinians were shouting from here, trying to throw stones. Er sieht mehrere Palästinenser, die Steine werfen. In Richtung der israelischen Siedlung. Und in Richtung von israelischen Soldaten, die die Siedlung bewachen. Above us, the soldiers get ready and they took positions and they started to shoot at everyone. Und plötzlich fangen die Soldaten an zu schießen auf die Palästinenser. Sami steht dazwischen. Er rettet sich hinter einen Felsen, kauert sich zusammen und klammert seine Waffe. And I was hiding like this, carrying my Kalashnikov with me. And I, for a second, something freezed. I didn't know where I am. Und dann fühlt sich alles an wie eine Zeitlupe. Von seinem Versteck aus erkennt Sami plötzlich einen der Demonstranten. Es ist sein Freund Firas. I saw him running to that direction to hide. And in the way I said, Firas, hide. Then he just looked at me and fell down. Firas wird getroffen. For a second it didn't cross my mind that my friend could die in a second in front of me. And I was wondering what happened to him, why he fell down. He gonna wake up, he gonna stand up again. Aber Firas steht nicht wieder auf. Er ist tot. And to see how these soldiers just killed my friend. It just showed me how the real price of occupation. In dem Moment legt sich bei Sami ein Schalter um. Er empfindet nur noch Hass. Hass auf israelische Soldaten. Die Soldaten, vor denen er schon als Kind Angst hatte, die seinen Vater verprügelt haben, die haben jetzt auch noch seinen Freund umgebracht. Noch an dem Tag, an dem Firas beerdigt wird, rennt Sami los. What was your plan? To shoot. Shoot. That was my plan. Revenge. Revenge. Sami will sich rächen, schießen. Er will Patronen bei seiner Polizeistation holen. Aber seine Leute geben ihm keine. Sie drohen ihm, ihn zu entlassen, wenn er was unternimmt. Aber nachdem, was mit Firas passiert ist, will Sami eh kein Polizist mehr sein. Er kündigt. And I said, if I am a target anyway, if I'm gonna be killed just for being a Palestinian, I prefer to be killed fighting and not sitting in my home. Sami glaubt, dass er als Palästinenser eh eine Zielscheibe ist. Er will kämpfen gegen die israelische Armee und geht in den Untergrund. Sami schließt sich einer radikalen Gruppe an. Willing to die for your freedom. And you were willing to die. I was forced to be willing to die. It wasn't a choice. Sami sagt auch heute noch, dass er keine Wahl hatte. Dass er Kämpfer werden musste. Dass ihn die Umstände gezwungen haben. So rechtfertigt er vor uns und wahrscheinlich auch vor sich selbst, was er damals gemacht hat. Everyone fighting the occupation, especially in resistance. Jeder, der gegen die israelische Besatzung kämpft, sagt Sami. Either with the flags, with the graffiti, with shooting, with the stones, with everything, is one of our fighters. Egal, ob er palästinensische Flaggen bastelt, Graffiti sprüht, Steine wirft oder schießt, jeder, der so kämpft, ist ein Widerstandskämpfer, sagt er. You know, your terrorist is my freedom fighter. That's how the world works. So funktioniert die Welt. Your terrorist is my freedom fighter. Was für die einen ein Terrorist ist, ist für die anderen ein Freiheitskämpfer. Heute glaubt Sami nicht mehr an das, was er da sagt. Damals sagt er das aus voller Überzeugung. Was genau er damals getan hat, will Sami nicht sagen. Es ist das Jahr 2000. Da beginnt die zweite Intifada. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was Sami gemacht hat. Aber wir wissen, was zu der Zeit passiert ist. Palästinensische Attentäter sprengen israelische Busse in die Luft. Palästinensische Scharfschützen greifen israelisches Militär an. Es gibt Anschläge mit Autobomben in Israel. Außerdem viele Selbstmordattentate. Israelis werden erschossen. Und die israelische Armee kommt zurück nach Jericho, in Samis Heimatstadt. Also die Soldaten, die nach dem Oslo-Abkommen eigentlich schon mal abgezogen waren, die sind jetzt wieder da. Das mit der Hoffnung und dem Frieden ist wieder ganz weit weg. Und Sami leistet Widerstand, sagt er. What does that mean? A lot. Shooting at them. Shooting back. Sami schießt. I still never wanted to kill anyone. I yeah, wanted but you to push them you back. Shot at Israeli military. Yes, because they were shooting at us. Er schießt auf die israelischen Soldaten. Und auch hier wieder dieses alles Selbstverteidigung, dass ihm gar nichts anderes übrig geblieben sei, dass er nicht anders konnte. 6 Jahre lang kämpft Sami, bis 2007. Und was seine Einstellung angeht, da passiert was ziemlich Krasses im Jahr 2010. Da trifft Sami einen Freund, der gerade auf dem Weg nach Bethlehem ist. So he said to me he's going to a hotel in Bethlehem and he's having dinner with peace activists. Sein Freund ist auf dem Weg zu einem Abendessen mit Friedensaktivisten. Sami ist irgendwie neugierig und geht mit. And he said, peace activists. I didn't know what is peace activist and I didn't understand what is the meaning of this, but I imagined, you know, they're gonna be European cool people. Er weiß nicht so recht, was das sein soll, ein Friedensaktivist. Er denkt, das sind bestimmt so europäische cool people oder so. And I went there and I found out they are Jews. Es stellt sich raus, die Friedensaktivisten, das sind Juden. And I was very mad at my friend for taking me here. Why? Because by then I said to him, how Jews believe in peace? Wie können die an Frieden glauben, denkt sich Sami. Und wird sauer auf seinen Freund, der ihn damit hingeschleppt hat. Das sind die, die damals seinen Schulranzen ausgeleert haben, die seinen Vater mitgenommen haben, die seinen Freund erschossen haben. Wie können die an Frieden glauben? Und was sagt Samis Freund? And he said, of course they do. Natürlich können die an Frieden glauben. Und dann fängt eine israelische Friedensaktivistin an zu sprechen. I heard then Israeli women talking about how it's difficult for her, all the Israeli crimes against Palestinians, everything happening in Gaza, they are bombing houses, killing children, and she felt like this, I don't agree with this and I don't connect to this. Die Frau, die spricht von israelischer Gewalt gegen Palästinenser. Sie sagt, dass sie es schrecklich findet, was in Gaza passiert. Die Bomben und die Toten. Sie sagt auch, dass sie es nicht gut findet. Und Sami, der kann es nicht glauben. And I was shocked and surprised how come there is one Israeli feeling sorry for me or seeing me as a human or seeing my people as a human and not as a tourist only. Zum ersten Mal in seinem Leben trifft Sami jemanden aus Israel, der ihn wie einen Menschen behandelt, sagt er. So this, I hugged her and I left with the crack in my mind that there is something missing and I need to find out what is missing here in my life, in my culture, in my narrative, in my story. Sami umarmt diese fremde Frau, die Israelin ist, die Jüdin ist. Für ihn ist es sowas wie ein Erweckungserlebnis. Ihm wird klar, dass in seinem Leben, in seiner Kultur und dem Narrativ bisher was fehlt und dass er herausfinden muss, was das ist. Auf jeden Fall hat Gewalt da keinen Platz mehr. So I tried to find different way of resisting and since then I don't believe in violence resistance. I believe in resistance, but in a non-violent way. Connect to people and listen to them and listen to their pain and share mine with them and not keep thinking that I am the only victim in this world and I'm the only story and I'm the right one and the others are wrong. So you're still a resistance fighter? Yes, in a peaceful way. Sami, der mal radikaler Kämpfer war, der geschossen hat, der bereit war, für seine Ideale zu sterben und zu töten. Dieser Sami wird zum Friedensaktivist. Er ist Teil von Combatants for Peace, einer Friedensorganisation, in der sich Palästinenser und Israelis gemeinsam für Frieden einsetzen. Heute lehnt er Gewalt ab. Er distanziert sich davon. Und er gibt zu, dass, was er damals gemacht hat, das war Terrorismus. Zum Abschied will Sami noch was machen mit Sophie und Frank. Dafür müssen sie rauf auf einen Berg, den Mount of Temptation ausgerechnet. What happened here? What is the Mountain of Temptation? So Mount of Temptation, Jesus was coming from Jericho. Den Berg der Versuchung, wo der Teufel Jesus herausgefordert haben soll, so steht's in der Bibel. Die Sonne geht gerade unter und alles ist irgendwie pastellfarben. It's such a beautiful place here. Right? When you stand up here, with this incredible view, you can see Jerusalem on one side, you see Jordan, you see the Dead Sea, you see Jericho. What is your perspective for the future? Freedom. To fly like a bird from place to place without being stopped by anyone. Und dann setzt Sami sich auf den Boden. Okay, let's do meditation. Shaman. So, Shaman. You can take us 5 minutes away from this world. In dieser Folge haben wir Sami kennengelernt. Jemanden, der vom radikalen Kämpfer zum Friedensaktivisten geworden ist. Der meditiert. Der bis heute dafür kämpft, dass sich beide Seiten, die palästinensische und die israelische, verständigen ohne Gewalt. Der palästinensische Terrorismus, diese Art der Gewalt gegen Israelis, das steht der Annäherung und dem Frieden seit Jahrzehnten im Weg. Aber das ist nicht das Einzige. Auch die israelische Siedlungspolitik steht Frieden und Annäherung seit Jahrzehnten im Weg. Wem gehört welches Land und wer darf wo leben? Das ist einer der ganz großen Streitpunkte zwischen Israelis und Palästinensern. Und darum geht's in der nächsten Folge. Das war Lost in Nahost, die Story, Folge 5. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut mal zu den älteren Folgen in unserem Podcast-Feed. Da findet ihr ganz viel rund um den Krieg in Israel und Gaza. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an lostinnahost@br.de. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns bitte unbedingt. Und eine Bewertung hilft anderen, uns zu finden. Lost in Nahost, die Story, ist ein Podcast von BR24, dem BR-Story-Team und dem ARD-Studio Tel Aviv. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter. Autorin dieser Folge, Franziska Timmer. ReporterInnen, Sophie von der Tann und Frank Seibert. Titelsong, Andreas Dietrich. Ton und Technik, Adrian Thalhammer. Technische Mitarbeit Johann Fischer. Regie Martin Heindl. Redaktion Birgit Frank. Redaktionelle Mitarbeit Amelie Hörger. Fact-Checking Pia Steckelbach. Projektkoordination Veronika Süß. Dramaturgische Beratung Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt und wissen wollt, was in der Welt passiert in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch den Podcast 6.30. Der heißt so, weil jeden Morgen ab 6.30 ist er online. Montag bis Freitag gibt es da die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Dauert immer so um die 20 Minuten und es geht um Politik, Gesellschaft und die Hosts sprechen immer so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Manchmal wird es persönlich, manchmal witzig, manchmal auch emotional. Und Hörerinnen und Hörer können sich Themen wünschen oder zu Themen ihre Meinung sagen. Den Link zum 6.30 Podcast packen wir euch in die Shownotes.